Ich grüße euch sehr herzlich heute Morgen. Es ist immer eine spannende Frage, was macht man denn, wenn Ostern kommt und Weihnachten kommt und dann Pfingsten kommt? Und man predigt ja jedes Jahr irgendwie über diese Themen, nicht? Das ist sowas, was ich jedenfalls merke. Man überlegt immer, an welchem Bibeltext oder welche Grundüberlegung macht man das eigentlich so fest? Und meine Situation war jetzt die, dass wir einerseits uns vorgenommen hatten, dass ich in diesem Jahr immer wieder über Texte aus dem ersten Korintherbrief predige, weil das, was da gemeintlich uns dargestellt wird im ersten Korintherbrief, sehr viel mit der Situation einer Gemeinde, mit der Entwicklung einer Gemeinde, mit Grundfragen der Gemeinde zu tun hat und andererseits wir im Kirchenjahr mit dem Palmsonntag zu tun haben. Zwei Dinge. Kann ich sagen, ja gut, ich ignoriere das mal. Aber vielleicht ist da auch eine Verbindung, die gut ist, mal anzugucken. Deshalb war die Lesung aus dem Lukas-Evangelium für mich bedeutungsvoll. Sie nimmt uns hinein in die Geschichte des Weges Jesu nach Jerusalem, des Weges Jesu zu seinem Kreuz. Ich möchte einen kurzen Moment am Anfang nochmal auf diese Situation eingehen, die uns da vor Augen gestellt wird im Lukas-Evangelium. Nur so ein paar Streiflichter. Und dann gerne weitermachen mit dem, was sich daraus ergibt. Jesus plant seinen Einzug nach Jerusalem. Also, es ist schon eine interessante Geschichte, ne? Jesus hatte seinen Jüngern, das wird uns in den Evangelien übereinstimmend berichtet, dreimal gesagt, was passieren wird in Jerusalem. Und dass er seinen Weg auf dieser Erde münden sieht in die Ereignisse des Kreuzesgeschehen in Jerusalem. Dreimal hatte er ihnen das gesagt und dann wird uns berichtet, dass Jesus sozusagen sich auf den Weg macht nach Jerusalem und damit diese Ereignisse eingeläutet werden. Und der Evangelist Lukas berichtet darüber, wie Jesus das macht. Und dann steht da, dass Jesus sagt, dass er zwei seiner Jünger losschickt, um einen Esel zu besorgen, auf dem noch nie vorher jemand geritten hat. Und jetzt bitte, hört das mal so als ganz normale Leute. Jesus sagt zu seinen Jüngern, pass mal auf, geht mal in das und das Dorf, da und da, werdet ihr einen Esel finden, der ist da angebunden, holt den mal. Und wenn ihr gefragt werdet, dann sagt ihr einfach, der Herr braucht den. Also man stellt sich das mal de facto vor, in unserer Umgebung, da kommt jemand an und bindet den Pony los oder einen Esel eben los und nimmt ihn mit. Ey, was macht ihr da? Der Herr braucht ihn. Versteht ihr, das kann man, also rein menschlich ist das nicht normal. Jesus hat das so vorbereitet, es passierte so, es funktionierte. Die Eigentümer dieses Esels haben das zugelassen. Als die Jünger entsprechend der Weisung Jesu gesagt haben, der Herr braucht es. Lukas hat viel, viel später gelebt erst. Der war gar nicht dabei. Das ist ihm nur so erzählt worden. Aber er hat es so genauso berichtet, wie das gewesen ist. Die Jünger können das tun. Und dann bringen sie diesen Esel zu Jesus zurück. Und was machen sie? Einer von ihnen legt sein Gewand über den Esel rüber. Ich fand das interessant, wie das in der Bibelausgabe Hoffnung für alle beschrieben wird. Die Jünger fanden den Esel, sie brachten den Esel zu Jesus. Einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor sich Jesus darauf setzte. Jesus bereitet das vor, wie er nach Jerusalem hineinzieht. Und dann geht das weiter. Und auf dem Weg bereiteten die begeisterten Menschen Also da kam dieser Trupp Jesus mit seinen Jüngern und vielleicht ein paar Leute, die auch dabei waren, die Straßen entlang Richtung Jerusalem. Jesus reitet auf einem Esel. Und die Leute sind begeistert von Jesus. Und sie breiten ihre Kleider auf der Straße aus, damit der Esel über diese Kleider läuft. Da wird ein Teppich ausgerollt. War kein ziemlich bunter Flickenteppich, wenn man so sagen will. Aber Jesus hat das eingeleitet, ihr Lieben. Das ist interessant, oder? Und die Leute sind dabei. Sie nehmen diese Freude auf. Sie wollten Jesus wie einen König empfangen, so heißt es in der Bibelausgabe Hoffnung für alle. Und als sie auf die Höhe des Ölberges angekommen waren und Jerusalem vor ihnen lag, jubelten sie und sangen. Und sie dankten Gott für die vielen herrlichen Wunder, die Jesus getan hatte. Und laut sangen sie, Heil dem König, den Gott uns sendet. Gott hat Frieden mit uns geschossen. Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Das ist eine Situation, kann man sich so gar nicht vorstellen. Ne? Klar waren viele Festbesucher schon auf dem Wege nach Jerusalem. Da war vielleicht so eine gehobene Stimmung auch da. Aber dann kommt dieser Trupp Menschen, Jesus in der Mitte auf dem Esel reitend und die Leute sind einfach begeistert. Begeistert Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, ob ihr Nachrichten geguckt habt. Ne? Deutschland hat mit einmal Königsbesuch bekommen. Ne? Meine Frau hat mich gefragt, ob ich denn auch eine britische Fahne haben möchte. Oh. Da wurden in Hamburg britische Fahnen verteilt, damit, wenn der König kommt, man mal winken kann. Also Leute lassen sich ja irgendwie mitnehmen von so einer Stimmung auch. Ich erinnere mich noch, als kleiner Junge ist Konrad Adenauer mal durch Timmendorf gefahren. Wir standen alle an den Straßenrändern. Meine Eltern waren mit uns da gerade in Ferien gewesen. Kann mich da gut dran erinnern, an dieses Ereignis. Man lässt sich mitnehmen, auch von so einer Situation. Begeisterte Menschen. Menschen jubeln Jesus zu. Und was erwarten sie? Sie erwarten, dass dieser Mann vielleicht der ist, der das Ding nochmal so richtig drehen kann. Der das nochmal schafft. Vielleicht sogar schafft, dass die Herrschaft der Römer abgestriffen wird. Vielleicht sogar das. Begeisterte Menschen. Und mittendrin die Jünger, und die, ich glaube, die haben sich auch mitnehmen lassen von dieser Freude, von dieser Begeisterung. Und sie haben ja einen Vorlauf von 3 Jahren gehabt, in dem sie Jesus kennengelernt haben. Sie haben Jesus predigen gehört. Sie haben erlebt, was er für Wunder getan hat. Sie haben erlebt, was er im Gespräch mit ihnen gesagt hat. Ihr Leben ist verändert worden durch die Begegnung mit Jesus, als er da 3 Jahre vorher am See Genezareth war. Du, komm mit mir. Da ist Entscheidendes in ihrem Leben passiert. Und dann gab es 3 gefüllte Jahre der Begegnung mit Menschen in Situationen, wo sie etwas von Gottes Kraft durch Jesus kennengelernt haben. Auch sie waren begeistert. Und sie hatten vielleicht ihre ganz persönlichen Erwartungen. Wenn man das Matthäus-Evangelium liest an dieser Stelle, dann merkt man, dass da auch bei den Jüngern so Dinge mitschwangen. Was wird passieren, wenn Jesus tatsächlich der ist, der Große ist? Was wird passieren? Vielleicht kriegen wir auch was Gutes davon ab. Eine Mutter wird uns erzählt, und zwar in der Jünger kommt zu Jesus und sagt, du, wenn du in dein Reich kommst, willst du dann einen besonderen Platz auch meinen Jüngern geben? Also da schwingt so vieles mit, oder? Die Jünger begeistert. Was wird kommen? Und dann steht es hier, empört riefen einige Pharisäer aus der Menge, Meister, verbiete das den Leuten, das ist Gotteslästerung. Und er antwortet ihnen nur, wenn die schweigen, dann werden die Steine am Wege schreien. Also es gibt nicht nur Leute, die sich freuen über das, was da passiert. Es gibt auch solche, die das ein bisschen kritisch sehen. Da mag es persönliche Gründe für geben, aber vielleicht ist das auch, naja, das ist auch nicht in Ordnung, dass hier so ein Rabbi aus Nazareth da hervorgehoben wird. Jesus war ihnen doch sowieso ein Dorn im Auge. Dieser Mann, der den Menschen so nahe war, der hat den Führern des Volkes Israel, den geistlichen Führern, nicht gefallen. Der hat ihnen auch ein bisschen die Show gestohlen. Jesus ist den Menschen nahegekommen durch sein Reden und durch sein Handeln. Und er hat an mancher Stelle auch die Heuchlerei derer, die führende Köpfe in Israel waren, deutlich gemacht. Jesus. Nicht alle haben sich gefreut über ihn. Und Jesus selbst, der das, ich sag mal so, eingefädelt hat, dass es eine solche Art der Begrüßung gibt auf diesem Weg nach Jerusalem hinein, was wird über ihn gesagt? Und als Jesus Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über diese Stadt. Da sitzt Jesus auf dem Esel und ihm kommen die Tränen. Was für eine Situation, oder? Die Begeisterung, die Freude der Leute, die drumherum sind, die kritischen Beobachtungen seiner Gegner. Und Jesus weint angesichts der Stadt. Stell dir das mal vor, mit einmal würde Jesus hier stehen, uns angucken und weinen über uns. Weinen über uns. Und warum weint er? Ich möchte es auch nochmal lesen, wie das da steht. Der Friede war dir so nahe. Warum wolltest du ihn nicht haben? Und auch jetzt willst du ihn nicht, sagt Jesus. Der Tag wird kommen, an dem deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufwerfen und dich von allen Seiten belagern. Und am Ende, warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir gegeben hat? Stefan hatte schon darauf hingewiesen, die Menschen, die begeistert sind von dem, was sie erleben, von diesem Einzug Jesu nach Jerusalem, sind auch die Leute, die irgendwann schreien, kreuzige ihn. Was für eine Riesenspannung. Und mit dem, was Jesus innerlich bewegt, merkt man das. Was für eine Riesenspannung. Jesus weiß, dass er auf dem Weg ist, nicht zum Triumph, jedenfalls nicht offensichtlich, sondern dass er auf dem Weg ist zum Kreuz, zu seinem Tod. Jesus weiß das, was ihm bevorsteht, wenn er nach Jerusalem hineinkommt. Er weiß, was diese paar Tage, die noch zur Verfügung stehen, beinhalten werden an Last und an Not, an Schmerz. Palmsonntag, dieser Sonntag, vor Karfreitag und Ostern. Ich wechsle hinein in den ersten Korintherbrief. 1. Korinther 3, Vers 11. Da steht, das Fundament, das bei euch gelegt ist, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder ein besseres Fundament legen. Oder wie es heißt in der Lutherbibel, der Grund ist gelegt, einen anderen Grund kann niemand legen. Und das ist Jesus Christus. Ihr Lieben, das Geschehen der Kreuzigung Jesu, seines Leidens und Sterbens für uns, ist die Basis unseres Lebens, wenn wir Menschen des Glaubens sind. Das, was geschehen ist und was wir Jahr für Jahr immer wieder auch bedenken, wenn wir über die Ereignisse von Karfreitag und Ostern nachdenken, das bildet die Basis unseres Lebens mit Gott. Jesus Christus. Die Grundlage unseres Glaubens. Ich habe darüber nachgedacht, dass man in Hamburg große Teile des Hafens jetzt mit Wohngebäuden bebaut. Hochhäuser entstehen da. Immer ungefähr 1,5 Meter über dem Wasser. Naja, was kann man da machen, um das zu erreichen? Nichts anderes, als was man schon beim Hamburger Rathaus gemacht hat. Hunderte von Pfählen in den Boden rammen, auf dem man dann ein Gebäude stellt. Ich habe vor Jahren einmal beobachtet, wie ein Haus, das in der Nähe der Alster gebaut wurde, nach und nach entstand. Über ein Jahr lang haben die Leute daran gearbeitet, für dieses Haus ein solides Fundament in den Boden reinzubringen. Warum? Weil der Untergrund so schwammig war. Weil das so nah am Wasser war. Der Rest des Gebäudes, den zu bauen, war nicht mehr so schwer. Aber das Fundament, das hat Zeit gebraucht. Paulus schreibt, das Fundament ist gelegt. Ein anderes kann niemand legen. Das ist Jesus Christus. Was ist das Fundament unseres Lebens? Was ist das, was wir für uns für wichtig erachten, für unser Leben für wichtig erachten. Welche Rolle dabei spielt Jesus Christus? Ich habe an dieser Stelle gedacht, wir sind in der Vorbereitungszeit auf Ostern. Wir müssen uns eigentlich noch mal angucken, einen Text des Alten Testamentes, der uns das vor Augen führt. Warum wir davon sprechen, dass Jesus Christus das Fundament unseres Glaubens ist. Und ich lade euch ein, mit hineinzugucken, falls ihr eure Bibel dabei habt. Es geht um einen Text aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 53, wo uns beschrieben wird, was denn eigentlich im Geschehen der Kreuzigung passiert ist. Jesaja 53, Jesaja wird bezeichnet als der fünfte Evangelist. Und im 53. Kapitel wird uns beschrieben das Leiden und Sterben unseres Herrn. Und da heißt es in Kapitel 4, in Vers 4, in Kapitel 53, wir dachten, dass dieses Leiden Gottes gerechte Strafe für ihn sei. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir irrten alle umher wie Schafe, die sich verlaufen haben, und jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud unsere Schuld auf ihn. Fundament unseres Glaubens, Jesus Christus, sein Tod am Kreuz. Jesus hat den Riss der Beziehung zwischen Gott und Mensch überbrückt. Jesus hat die Schuld, die uns von Gott trennt, auf sich genommen. Er litt für uns. Er wurde bestraft. Und Folge? Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Ich springe nochmal hinein in Lukas 19, in diesen Bericht über den Einzug Jesu nach Jerusalem. Jesus weint über die Stadt und sagt, oder über die Menschen: Der Friede war dir so nahe. Warum nur wolltest du ihn nicht haben? Und du willst ihn auch jetzt nicht haben. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Ich finde das interessant, das zu merken, wie dieses Thema, das Jesaja da hat, dass der Bericht über den Einzug Jesu nach Jerusalem, dass das mit diesem Stichwort einfach so verbunden ist. Es geht um den Frieden. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Das ist das Fundament, auf dem wir unser Leben bauen und auf dem wir unser Leben leben können. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, als ich zu euch nach Korinth gekommen bin, da habe ich mir vorgenommen, dass ich über nichts anderes reden will als über dieses Ereignis. Ich möchte, dass ihr versteht, dass der Tod Jesu am Kreuz die Basis unseres Lebens ist. Ich möchte, dass ihr versteht, dass dieses Ereignis ein solch zentraler Punkt ist für uns, der unsere Beziehung zu Gott auf eine neue Grundlage stellt. Ich möchte, dass ihr das nicht nur vom Kopf her versteht, sondern dass ihr es vom Herzen her erfasst. Und ich möchte, dass ihr lernt, damit zu leben, damit unterwegs zu sein. Das war mein Anliegen für euch in der Gemeinde. Und so hat er seinen Dienst verstanden. Und ich glaube, dass es bis heute so ist, dass diese Grundlage von Menschen vielleicht gehört wird, aber noch lange nicht angenommen wird. Dass diese Information über die Bedeutung des Kreuzes Jesu sich eigentlich reibt mit so vielem von uns. Ich glaube, dass wir Menschen so Typen sind, die würden gerne etwas tun dazu, dass ein anderer mit ihnen ganz zufrieden sein kann. Oder könnt ihr das so verstehen? Ne? Ich möchte meine Arbeit vernünftig machen, damit dann der Kunde mit mir zufrieden ist und damit ich mein Geld dafür kriege. In einer Familie möchte ich meinen Platz irgendwie gut ausfüllen, damit die anderen aus der Familie mich irgendwie auch gut finden, oder? Der Universität, der Schule, die Leistungsträger, die sind doch anerkannt. Wir möchten doch was tun, dass wir anerkannt sind. Und auch im Blick auf die Beziehung zu Gott, wenn das denn wichtig ist, sag ich mal so. Ich stelle das nicht in Frage für mich. Ich spreche allgemein. Wenn das denn wichtig ist und ich kann was dafür tun, ist es doch gut, wenn ich das tue. Und dann müsste doch Gott sagen, Mensch Bernd, klasse, dass du jetzt da bist. Und Paulus sagt, nein, darum geht's nicht. Es geht nicht um Leistungen, die wir erbringen. Sondern es geht um etwas anderes. Dass wir einsehen, dass unsere Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Und dass die Wiederherstellung dieser Beziehung nicht einfach von uns durch unser Tun geleistet werden kann. Wodurch denn? Durch unseren Glauben. Glauben heißt, ich vertraue darauf. Ich halte mich daran fest. Ich klammere mich daran. Ich setze darauf alles. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr versteht, ihr in Korinth, ihr in Rom, ihr sonst wo, ich möchte, dass ihr versteht, dass Jesus die Grundlage unseres Lebens ist und sein Tod am Kreuz uns die Möglichkeit verschafft, in einer lebendigen, neuen, heilen Beziehung zu Gott zu sein. Wodurch? Dadurch, dass du dein Leben bindest an diesen Jesus. Ja. Fällt uns nicht leicht. Leute, ganz ehrlich, das fällt uns nicht leicht. Ich finde, dass Glauben nicht leicht ist. Glauben ist die letzte und die beste Möglichkeit. Sie ist die letzte Möglichkeit, die wir ergreifen, wenn wir nicht an den Punkt gekommen sind, an dem wir begreifen, dass alles andere nicht funktioniert. Aber sie ist auch die beste Möglichkeit. Nimm doch den Rettungsring mal in die Hand. Fass ihn an. Und dann sagen die Leute vom DLRG uns, es gibt Situationen, in denen du einen Ertrinkenden tatsächlich an den äußersten Punkt bringen musst, bevor es hilfreich ist, ihm den Rettungsring zu geben. Alles andere kann zur Gefahr für dich selber werden, wenn du ihn retten willst. Was sind wir für komische Typen? Wir möchten irgendwie immer die Dinge noch selber hinkriegen. Aber die Distanz zu Gott, entstanden durch Schuld und Sünde, können wir nicht einfach durch Leistung, die wir erbringen, beiseite schieben, sondern sie kann eigentlich nur beiseite geschoben werden, dass wir kapitulieren vor Gott und sagen, das, was du uns anbietest, wollen wir nehmen, Jesus Christus. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Paulus steht in einer Auseinandersetzung. Er sagt, das Wort vom Kreuz, durch das wir gerettet werden, dieses Wort reibt sich mit dem, was wir wollen. Und er nennt zwei Beispiele. Er nennt das Beispiel der Juden, die sagen, beweis uns das doch mal. Oder das Beispiel der Griechen, die sagen, also erklär mir doch mal, warum das so ist. Und beides funktioniert an ihnen nicht richtig. Es geht nicht um ein System, in dem ich erkläre, dass Gott da seinen Platz hat. Es geht auch nicht darum, dass ich, der ich darüber spreche, euch einen Beweis liefern kann. Das wäre das, was bei den Juden eben ist. Sondern es geht darum, dass du sagst, diesen Mann, das, was in der Bibel über ihn steht, das will ich annehmen. Das will ich in Anspruch nehmen für mich ganz persönlich. Jesus, du, der von Gott Gesandte, du, der von Gott in diese Welt Gestellte, du, der Gekommene, was du für uns getan hast, das möchte ich in Anspruch nehmen und daran mein Leben binden. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, heißt es. Uns aber, die wir gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Oder wie das in der Bibel der Hoffnung für alle heißt, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich von denen, die verloren gehen, als unsinnig wahrgenommen werden. Wir aber, die gerettet werden, wir erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht unseres Gottes. Daran kannst du dich halten. Damit kannst du leben. Darin liegt deine Kraft, die dir ein Leben rettet. Jesus ist uns von Gott gemacht zur Erlösung. Er ist uns gemacht, damit wir in Verbindung zu dem lebendigen Gott kommen können. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Mensch, warum lassen wir die Dinge verstreichen? Mein Eindruck ist immer, dass wir das tun, weil wir denken, ach, wir kriegen das schon hin. Und wir werden scheitern. Wir werden scheitern. Das Evangelium vermittelt uns eins. Es vermittelt uns, dass in der Person Jesu unser Heil liegt und dass in der Beziehung zu Gott, die daraus entsteht, unsere entscheidende Hilfe liegt. Unser Glaube soll nicht stehen auf Menschenweisheit oder Menschenkraft, sondern auf Gottes Kraft. Ihr Lieben, wir gehen in diese letzte Woche der Passionszeit hinein. Wir haben vor Augen, was geschehen ist im Sterben Jesu und wie er gestorben ist. Und die Bibel macht uns dies eine deutlich. Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Nimm sie nur gläubig an. Ich weiß nicht, anderes kann ich an dieser Stelle uns gar nicht sagen. Und ich möchte immer und immer wieder darum werben, dass wir unser Herz öffnen für das, was uns begegnet in seinem Wort. Stefan, ich sage das mal so ganz persönlich. Ich fand das interessant, dass du sagst, ich darf nicht alles verraten. Aber lest das mal. Man entdeckt mit einmal ganz Neues. Das ist tatsächlich so. Stefan, wenn ich meine Predigtarbeit vorbereite, dann liegen auf unserem Stubentisch Bibeln. Unterschiedliche. 4, 5 verschiedene. Und ich bin immer wieder am Lesen. Wie steht das da? Warum steht das da so? Wie steht das da? Warum steht das da so? Wie steht das da? Warum steht das da so? Und ich merke, das sind Texte, die mir vertraut sind. Meine Bibeln sind bunt an der Stelle schon, weil ich dann eine Zeit lang in der Bibel arbeite, mehr und mal in der. Und trotzdem, mit einmal merkst du, dieses Wort, dieser halbe Satz, dieser ganze Satz vielleicht, markier dir das nochmal. Der ist dir noch gar nicht aufgefallen. Ich finde, dass das gut ist, diese Dinge so zu entdecken und so wahrzunehmen. Und es ist immer und immer wieder gut, dieses in die Hand zu nehmen. Es wird nicht langweilig. Und das hat etwas damit zu tun, dass Gottes Wort ein lebendiges Wort ist. Ein lebendiges Wort. Es dringt in unser Herz hinein, wenn wir unser Herz aufmachen dafür. Jesus Christus, Fundament unseres Glaubens. Sein Tod am Kreuz, Basis unseres Lebens hier und bis in die Ewigkeit. Ihr Lieben, vor uns liegt die Karwoche. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Nehmt euch Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Und ihr werdet merken, was dieses Fundament in eurem Leben ausmacht. Er ist unser Herr. Lasst uns nicht einfach nur begeistert sein von Jesus, sondern lasst uns das in unser Herz hineinnehmen. Die Jünger brauchten mehr als das Erleben der Kreuzigung Jesu, um zu denen zu werden, die sie wurden. Sie brauchten die Erfahrung der Auferstehung Jesu auch. Sie brauchten auch die Erfahrung des Heiligen Geistes. Wir stehen jetzt in der Karwoche. Lasst uns die Zeit nutzen und uns innerlich ausrichten auf unseren Herrn. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, du unser Herr und Gott. Jesus Christus, du unser Heiland. Jesus Christus, du unser Herr. Wir schauen auf dich, auf deinen Tod. Und wir sagen dir Danke, dass du durch dein Sterben für uns eine Grundlage geschaffen hast, deiner neuen, vertrauenden Beziehung zu Gott. Wir bitten dich, lass uns nicht versuchen, alles Mögliche zu tun, sondern hilf uns, dass wir im Achten auf dich annehmen, was du uns schenkst. Eine neue Beziehung zu Gott durch deinen Tod am Kreuz. Vergebung von Schuld durch dein Sterben. Das Geschenk eines neuen Lebens. Danke. Nimm uns an die Hand und hilf du uns, unterwegs zu sein mit dir. Danke. Amen.